Während des Zweiten Weltkriegs war Priestley als Kommentator für die BBC tätig. In dieser Funktion wurde er einer der populärsten Rundfunksprecher Großbritanniens. Sein Stück »An Inspector Calls« schrieb er 1945. In den folgenden Jahrzehnten war es ein Dauerbrenner auf vielen europäischen Bühnen und wurde zweimal verfilmt. In der Fassung des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1976 hören Sie Dietrich Körner, Marion van de Kamp, Arno Wischnewski und Horst Hiemer. »Ein Inspektor kommt« von John Boynton Priestley. Es ist gut, Edna. Ich werde läuten, wenn wir den Kaffee brauchen. Jawohl, gnädige Frau. Dies ist einer der glücklichsten Abende meines Lebens. Ich sage Ihnen ganz offen, Gerard, ohne Ihnen etwas vorzumachen, dass Ihre Verlobung mit Sheila sehr viel für mich bedeutet. Sie wird Sie glücklich machen. Und ich bin sicher, Sie werden Sie auch glücklich machen. Sie sind ganz der Schwiegersohn, den ich mir immer gewünscht habe. Ihr Vater und ich haben geschäftlich immer konkurriert, in aller Freundschaft natürlich, obwohl Crofts Limited älter und größer sind als Burling & Company. Aber nun haben sie uns zusammengebracht. Und vielleicht kann man sich schon auf die Zeit freuen, wo Crofts und Burlings nicht mehr konkurrieren, sondern zusammenarbeiten für geringere Kosten und zu höheren Preisen. Ich glaube, mein Vater denkt genauso. Aber Arthur, du musst doch bei solcher Gelegenheit nicht gleich wieder von Geschäften reden. Nein, wirklich nicht. Schäm dich, Papa. Ihr habt ganz recht. Ich habe es auch nur nebenbei erwähnt. So wünsche ich euch beiden das Beste, was das Leben euch geben kann. Ja, Gerald. Ja, Sheila, Liebling. Unsere allerherzlichsten Wünsche für die Zukunft. Ich danke Ihnen. Glück und Segen aller Wegen. Manchmal ist sie ja grässlich launisch, aber sie meint es nicht so schlimm. Die gute alte Sheila. Und jetzt, Arthur, wenn du weiter nichts mehr zu sagen hast, gehen Sheila und ich am besten ein bisschen in den Salon. Ich wollte nur noch das sagen. Es wird eine Menge Unsinn geredet über unsere Zeit. Aber ich sage euch, hört nicht auf das pessimistische Gewäsch. Wenn ihr heiratet, heiratet ihr in sehr guten Zeiten. Ja, in sehr guten Zeiten. Und sie werden bald noch besser werden. Denkt nur mal an den Fortschritt auf allen Gebieten. In ein oder zwei Jahren wird es Flugzeuge geben, die überall hinfliegen. Und dann die Automobilindustrie. Größere und schnellere Typen jeden Tag. Und dann die Schiffe. Ein Freund von mir hat sich letzte Woche den neuen Ozeanriesen angeguckt, die Titanic. Sie sticht nächste Woche in See, New York, in 5 Tagen, mit jedem Luxus versehen und unsinkbar, absolut unsinkbar. Daran müsst ihr euch halten, an Tatsachen und Leistungen wie diese. Awesome. Ja, meine Liebe, ich weiß, ich rede schon wieder zu viel. Halt Gerald hier nicht so lange auf. Erik, dich brauche ich mal einen Augenblick, ja? Zigarre? Nein, danke. Ah, Sie wissen gar nicht, was Sie entbehren. Ich liebe eine gute Zigarre. Übrigens, das wollte ich Ihnen noch sagen, ganz unter uns natürlich. Es kommt mir so vor, als ob Ihre Mutter, Lady Croft, wenn sie auch nichts gegen mein Mädel hat, doch der Meinung ist, dass Sie vielleicht gesellschaftlich eine bessere Partie hätten machen können. Nein, nein, Gerald, das ist schon ganz in Ordnung. Sie kommt schließlich aus einer alten Familie, Landadel und so weiter. Da ist das ja ganz natürlich. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich Aussicht habe, auf die Adelsliste zu kommen. Niederer Adel natürlich. Oh, das ist aber meinen herzlichsten Glückwunsch. Es ist ja noch nicht ganz raus. Bitte sprechen Sie nicht darüber. Wie, nicht mal zu meiner Mutter? Sie würde sich sehr darüber freuen. Nun, wenn sie zurückkommt, können Sie ja mal eine Andeutung machen und ihr versprechen, dass wir versuchen werden, keinen Ärger zu kriegen in den nächsten Monaten, nicht vor Gericht zu kommen oder einen Skandal heraufzubeschwören. Was gibt's denn? Ein guter Witz? Nein, nein. Möchtest du noch ein Glas Portwein? Oh ja, bitte. Ich will euch zwei jungen Leute nicht noch einmal einen Vortrag halten, aber was so viele von euch nicht verstehen wollen, ist, dass jeder für sich selbst sorgen muss und für sich selbst verantwortlich ist. Für sich und seine Familie natürlich. Aber nach der Manier, wie so ein paar Rumtreiber heute reden und schreiben, sollte man meinen, jeder hätte auf jeden aufzupassen. Als ob wir alle zusammen gehörten wie Bienen in einem Stock. Gemeinschaft und so weiter. Aber haltet euch daran, ihr Jungen. Das habe ich in der harten Schule der Erfahrung gelernt. Ein Mensch ist zuerst für sich verantwortlich und muss zuerst für sich sorgen. Und da ist jemand an der Tür. Edna wird schon öffnen. Trinken Sie noch ein Glas Portwein, Gerald. Dann wollen wir uns um die Damen kümmern und da werde ich mit den Ratschlägen aufhören. Gnädiger Herr, ein Inspektor ist gekommen. Was für ein Inspektor? Ein Polizeiinspektor. Er sagt, sein Name ist Inspektor Ghul. Kenne ich nicht. Will er mich sprechen? Er sagt, es ist wichtig. Gut, Edna, führen Sie ihn herein. Ich bin noch immer beim Magistrat. Vielleicht handelt es sich um eine Vollmacht. Sicherlich. Außer, dass Erik was verbrochen hat. Und das wäre unangenehm, nicht? Sehr. Was meinst du denn damit? Etwas, worüber wir vorhin sprachen, eigentlich nur ein Ulk. Ich finde das gar nicht sehr witzig. Was ist denn mit dir los? Nichts! Inspektor Ghul. Mr. Burley. Ja? Nehmen Sie doch Platz, Inspektor. Danke. Ein Glas Portwein? Oder einen kleinen Whisky? Nein, danke. Ich bin im Dienst. Sie sind neu, nicht wahr? Ja. Ich bin erst kürzlich hierher versetzt worden. Dachte ich mir. Ich war nämlich jahrelang Stadtrat. Und Bürgermeister vor 2 Jahren. Ich bin immer noch beim Magistrat. So kenne ich eigentlich alle Polizisten in Bramley ziemlich genau und ich habe sie doch noch nie gesehen. Das stimmt. Und? Was kann ich für Sie tun? Handelt es sich um eine Vollmacht? Nein, Mr. Burling. Nun, was denn sonst? Ich möchte, Ihre freundliche Hilfe vorausgesetzt, einige Erkundigungen einziehen. Vor 2 Stunden starb eine junge Frau im Krankenhaus. Sie ist heute Nachmittag dorthin überführt worden, weil sie Salzsäure getrunken hatte. Sie hat sich innerlich vollkommen verbrannt. Mein Gott. Sie hat furchtbar gelitten. Man hat getan, was man konnte im Krankenhaus, aber sie starb. Selbstmord natürlich. Fürchterlich. Aber warum hat... Ich habe mich in ihrem Zimmer umgesehen. Sie hat einen Brief zurückgelassen und eine Art Tagebuch. Wie viele dieser jungen Frauen, deren Leben seine Schwierigkeiten hat, lebte sie unter verschiedenen Namen. Aber ihr wirklicher Name war Eva Smith. Eva Smith? Erinnern Sie sich, Mr. Burling? Ihr Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Eva Smith. Aber ich kann mich nicht entsinnen. Sie war eine Zeit lang bei Ihnen angestellt. Ach, das ist... Ja, ja, es arbeiten eine Menge junger Frauen bei uns und sie wechseln ständig, müssen Sie wissen. Diese junge Frau, Eva Smith, gehörte nicht zum Durchschnitt. Ich fand ihr Foto in ihrer Wohnung. Vielleicht erinnern Sie sich nun? Darf ich auch? Nein. Gibt es einen triftigen Grund, weswegen ich das Bild nicht sehen soll, Inspektor? Vielleicht. Und mich betrifft dasselbe, wie? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Das ist meine Arbeitsweise. Immer eins nach dem anderen. Sehr vernünftig. Nach dem Foto erinnern Sie sich an Eva Smith. Nicht wahr? Ja, sie war eine meiner Angestellten, bis ich sie entlassen musste. Hat sie deshalb Selbstmord gemacht, Inspektor? Sei still, Erik, und reg dich nicht auf. Das Mädel ist vor ungefähr 2 Jahren entlassen worden. Moment mal. Es muss im Frühherbst gewesen sein. Ja, Ende September. Sehen Sie, die Sache ist ganz und gar nicht geheimnisvoll und gefährlich, jedenfalls was mich betrifft. Es ist ein ganz klarer Fall und hat augenscheinlich nichts mit dem Selbstmord zu tun. Nicht wahr, Inspektor? Da bin ich anderer Meinung. Warum? Vielleicht hat das, was damals mit ihr geschah, ihre späteren Handlungen beeinflusst. Und vielleicht haben eben diese Handlungen sie in den Tod getrieben. Eine Kausalitätenkette? Wenn jeder für jeden verantwortlich wäre, mit dem er mal zu tun gehabt hat, das wäre doch reichlich unbehaglich, nicht? Ja, sehr unbehaglich. Wir wären alle in einer ganz unhaltbaren Position, nicht wahr? Weiß Gott, ja. Was du gerade gesagt hast, Papa, dass jeder auf sich selbst zu achten hat. Ja, natürlich, wir brauchen das nicht alles wieder aufzurollen. Aber was das Mädel betrifft, diese Eva Smith, so erinnere ich mich jetzt ganz gut an sie. Sie war ein sehr aufgewecktes, hübsches Mädel. Vom Lande, glaube ich. Sie hat ein Jahr lang im Maschinenlager gearbeitet, war auch eine gute Arbeiterin. Der Meister hat sie zur Vorarbeiterin gemacht, aber nach den Sommerferien waren alle Frauen recht aufsässig und wollten mit einmal höhere Löhne haben. Durchschnittlich haben sie 22 Schilling und 6 Pence die Woche. Nicht mehr und nicht weniger, als was gewöhnlich in unserer Branche gezahlt wird. Jetzt wollten sie 25 durchschnittlich haben. Ich habe natürlich abgelehnt. Warum? Sagten Sie warum? Ja. Warum haben Sie abgelehnt? Nun, Inspektor, ich sehe nicht ein, dass es für Sie Bedeutung hat, wenn ich Ihnen einen Einblick in mein Geschäftsgebaren gebe. Es kann schon Bedeutung haben. Ihr Ton gefällt mir nicht. Es ist meine Pflicht, Fragen zu stellen. Und es ist meine Pflicht, die Herstellungskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und bei höheren Löhnen wären sie um 12% gestiegen. Darum habe ich abgelehnt. Sie streikten also. Aber das dauerte natürlich nicht lange. Verständlich, kurz nach dem Urlaub haben Sie nie Geld. Stimmt, Gerald. Wir ließen Sie natürlich alle wieder arbeiten. Zu den alten Löhnen, bis auf die 4 oder 5, die Sache angezettelt hatten. Ich bin selbst hingegangen und habe Sie aufgefordert zu verschwinden. Und dieses Mädel, diese Eva Smith, gehörte dazu. Sie hätten nichts anderes tun können. Doch. Er hätte sie behalten können. Unsinn, wenn man diese Sorte Leute nicht hart anpackt, verlangen sie Gott und die Welt. Immerhin ist es besser, Gott und die Welt zu fordern, als sie an sich zu reißen. Wie war doch Ihr Name, Inspektor? Ghoul. Wie stehen Sie eigentlich mit Ihrem Chef, Colonel Roberts? Ich bekomme ihn kaum zu sehen. Ich bekomme ihn sehr oft zu sehen. Er ist ein alter Freund von mir. Wir spielen manchmal Golf zusammen in West Bramley. Ich spiele nicht Golf. Ja, das habe ich auch nicht angenommen. Aber das ist doch eine Schande. Durchaus nicht. Ich wollte nicht spielen. Ach, ich meine die Sache mit dem Mädel, Eva Smith. Ich sehe nicht ein, warum sie ausgeworfen wurde, nur weil sie ein bisschen mehr Mumm hatte als andere. Du hast selbst gesagt, dass sie eine gute Arbeiterin war. Ich hätte sie behalten. Wenn du deine Ansicht nicht änderst, wirst du kaum je in der Lage sein, jemanden rauszuwerfen oder zu behalten, mein Junge. Es wird Zeit, dass du lernst, was Verantwortung heißt. Müssen wir das vor dem Inspektor auspacken? Wir brauchen dem Inspektor überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich wüsste wirklich nicht, was ich ihm noch erzählen sollte. Ich sagte dem Mädel, dass sie gehen sollte. Und sie ging. Das war das Letzte, was ich von ihr hörte. Haben Sie eine Ahnung, was später aus ihr wurde? Ist sie auf die Straße gegangen? Nein, das nicht gerade. Was ist nicht gerade? Oh, Verzeihung, ich wusste nicht. Mutter schickt mich, ob ihr nicht in den Salon kommen wollt. Wir kommen sofort, wir sind ohnehin am Ende. Ich fürchte, nein. Es gibt nichts weiter, das habe ich Ihnen doch gesagt. Was ist denn los? Nichts, was dich betrifft, Sheila. Geh schon rüber. Nein. Warten Sie einen Augenblick, Miss Burley. Hören Sie, Inspektor, Ihr Diensteifer geht wirklich zu weit. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß, und es scheint mir nicht wichtig zu sein. Und ich sehe nicht den geringsten Grund, weshalb meine Tochter in diese ärgerliche Angelegenheit hineingezogen werden soll. Welche Angelegenheit? Was ist denn los? Ich bin Polizeiinspektor, Miss Burling. Heute Nachmittag trank eine junge Frau Salzsäure und starb nach mehreren Stunden furchtbarer Schmerzen heute Nacht im Krankenhaus. Schrecklich. War es ein Unfall? Nein. Sie wollte ihrem Leben ein Ende machen. Sie fühlte, dass es so nicht mehr weitergeht. Und nun behaupten Sie noch, dass ich daran schuld war, weil ich Sie vor 2 Jahren entlassen habe. Damit kann es angefangen haben. Hast du das wirklich getan, Papa? Ja, das Mädel hat im Werk Unheil angerichtet. Ich war vollkommen im Recht. Das waren Sie. Mach nicht so ein Gesicht, Sheila. Verzeih, aber ich muss immer an das Mädel denken. Sich auf so furchtbare Weise umzubringen. Und gerade heute Abend, als ich so glücklich war. Auch wenn Sie mir das dann nicht erzählt hätten. Wie sah sie aus? War sie noch jung? 24. Hübsch? Sie sah nicht mehr hübsch aus, heute Abend. Aber sie war mal hübsch. Sehr hübsch. Ich glaube, wir haben jetzt genug davon gehört. Ja, ich sehe auch nicht ein, wohin das Verhör führt, Inspektor. Denn nur das, was dem Mädchen nach der Entlassung passiert ist, ist wichtig. Das habe ich vor einer Weile schon zu verstehen gegeben. Ja, und da können wir Ihnen doch nicht helfen, weil wir nichts wissen. Sind Sie sicher, dass Sie alle nichts wissen? Nehmen Sie an, dass einer von den dreien etwas über das Mädchen weiß? Ja. Sie sind also nicht nur meinetwegen hergekommen? Nein. Ja, natürlich. Wenn ich das gewusst hätte, würde ich nichts gesagt haben von übertriebenem Diensteifer und so. Das verstehen Sie doch, Inspektor, nicht wahr? Vielleicht können wir beide das in aller Ruhe allein besprechen. Warum? Mit dir ist er ja fertig. Er sagte doch, es ginge einen von uns an. Ja, und darum will ich die Sache vernünftig für euch regeln. Was mich betrifft, da gibt es nichts zu regeln. Ich habe nie eine Eva Smith gekannt. Ich auch nicht. Hieß sie so? Eva Smith? Ja. Nie gehört. Was nun, Inspektor? Viele dieser jungen Frauen ändern ihren Namen. Sie war noch Eva Smith, als Mr. Burling sie entließ, aber dann hörte sie auf, Eva Smith zu sein. Vielleicht hatte sie es satt. Kann man verstehen. Es war doch recht gemein von dir. Vielleicht hast du ja alles verdorben. Unsinn. Wissen Sie überhaupt, was aus dem Mädel wurde, nachdem es meinen Betrieb verlassen hatte? Die nächsten 2 Monate war sie arbeitslos. Ihre Eltern waren tot, so hatte sie nirgends ein Zuhause. Und sie hatte ja auch kaum etwas sparen können von dem, was sie bei Burling & Company verdient hat. Nach 2 Monaten, die sie im Obdachlosenasyl zubrachte, ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Verwandte, die ihr helfen konnten, mit wenigen Freunden, einsam, halb verhungert, war sie vollkommen verzweifelt. Das kann man sich denken. Es ist eine Schande. Viele junge Frauen leben so in jeder Stadt unseres Landes, Miss Burling. Wenn es nicht so wäre, gäbe es keine billigen Arbeitskräfte für die Fabriken und Warenhäuser. Fragen Sie Ihren Vater. Aber diese Mädchen sind doch nicht nur billige Arbeitskräfte. Sie sind doch Menschen. Den Gedanken habe ich auch schon mal gehabt. Was wurde dann aus ihr? Es geschah etwas, was sie für einen großen Glücksfall hielt. Sie bekam eine Anstellung. In einem Geschäft und in einem guten Geschäft. Milwards. Milwards? Aber da kaufen wir ja. Heute Nachmittag war ich noch dort. Ja, da hatte sie Glück, dass sie zu den Milwards kam. Das dachte sie auch. Anfang Dezember grassierte die Grippe und so hatten Milwards Mangel an Arbeitskräften. Das war ihre Chance. Natürlich war sie gern dort. Das war etwas anderes als die Fabrik. All die vielen schönen Kleider. Sie können sich das sicher vorstellen? Ja, natürlich. Nach 2 Monaten, gerade als sie sich heimisch fühlte, wurde sie entlassen. Waren ihre Leistungen nicht ausreichend? An ihrer Arbeit war nichts auszusetzen. Das gestanden sie jetzt. Aber irgendeinen Grund müssen sie doch gehabt haben. Alles, was sie erfuhr, war, dass eine Kundin sich beschwert hatte. Und so musste sie gehen. Wann war das? Ende Januar. Voriges Jahr. Wie sah das Mädchen aus? Wenn Sie bitte herkommen würden, zeige ich Ihnen Ihr Bild. Oh, nein. Nein. Warum zum Teufel haben Sie das Kind so in Aufregung versetzt? Es ist nicht meine Schuld. Ja, aber warum? Warum ist meine Schuld? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Ich muss mich darum kümmern. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich mich zuerst darum kümmern. Soll ich ihr nachgehen? Nein, überlassen Sie das mir, Gerald. Ich muss auch mit meiner Frau sprechen, ihr sagen, was los ist. Wir hatten so eine hübsche kleine Familienfeier heute Abend. Was haben Sie nur angerichtet? Das dachte ich auch, als ich im Krankenhaus war und mir das ansah, was von Eva Smith noch übrig war, so ein vielversprechendes junges Leben. Und nun? Was haben Sie nur angerichtet? Jetzt hab ich aber genug davon! Das kann ich mir denken. Verzeihung, aber wir hatten ein kleines Fest und ich habe getrunken, ziemlich viel Sekt und nun habe ich Kopfschmerzen. Ich bin hier ja nur im Weg. Ich werde besser gehen. Sie werden besser bleiben. Aber warum? Weniger Mühe für Sie. Wenn Sie gehen, werden Sie wiederkommen müssen. Sie machen es uns schwer, Inspektor. Wenn Sie es mir leicht machen, werde ich es Ihnen auch leicht machen. Schließlich sind wir doch ehrliche Bürger und keine Kriminellen. Manchmal weiß man nicht, wo die Grenze ist. Ich wüsste nicht, wo man sie ziehen sollte. Glücklicherweise ist es nicht Ihre Pflicht, die Grenze zu ziehen. Aber andere Dinge sind meine Pflicht. Verhöre wie dieses, zum Beispiel. Nun, Miss Burling? Sie wussten die ganze Zeit, dass ich es war. Stimmt's? Ich dachte es mir. Das Mädchen hatte so etwas geschrieben. Und ich bin wirklich verantwortlich. Es geschah noch eine ganze Menge danach. Aber Sie sind schon schuldig. Genau wie Ihr Vater. Aber was hat Sheila denn getan? Ich ging zum Geschäftsführer von Milwards und sagte, dass, wenn Sie das Mädel nicht entlassen würden, ich nie wieder zu Ihnen kommen würde und auch Mutter davon abhalten würde. Und warum taten Sie das? Ich war dort, um etwas anzuprobieren. Es war so ein Einfall. Mutter war gleich dagegen gewesen und die Verkäuferin auch. Aber ich bestand darauf. Und als ich das Kleid anhatte, wusste ich, dass sie recht hatten. Es stand mir ganz und gar nicht. Ich sah komisch darin aus. Ja, und das Mädel hatte das Kleid aus der Werkstatt gebracht. Und als die Verkäuferin, Miss Frances, nach einer Einzelheit fragte, hielt sie sich das Kleid an, als ob sie es trüge. Und es stand ihr sehr gut. Sie war der richtige Typ dafür. Sie war ein sehr hübsches Mädchen, mit sehr schönem Haar und großen grauen Augen. Und das macht es nicht besser. Ja, und als ich das Ding anprobierte, da merkte ich, wie dieses Mädchen Miss Frances ansah, als wollte sie sagen, sieht sie nicht komisch aus? Da wurde ich einfach wütend. Ich war scheußlich zu allen beiden. Und dann ging ich zum Geschäftsführer. Wie konnte ich wissen, wie das alles kommen würde? Wenn ich ihr jetzt helfen könnte, würde ich... Es ist zu spät. Sie ist tot. Warum musste das geschehen? Das habe ich mich auch gefragt, als ich das tote Mädchen sah. Und darum werde ich nicht gehen, ehe ich weiß, wie das alles geschah. Eva Smith verlor wieder ihre Stellung und musste wieder von vorn anfangen. Zunächst nahm sie einen neuen Namen an. Sie nannte sich Daisy Renton. Wie? Ich sagte, sie nannte sich Daisy Renton. Kann ich mir was zu trinken eingießen, Sheila? Bitte. Wo ist Ihr Vater, Miss Burley? Begleite den Inspektor ins Arbeitszimmer, Eric. Nun, Gerald? Was meinst du, Sheila? Woher kanntest du das Mädchen? Warum soll ich sie gekannt haben? Wir haben nicht viel Zeit, Gerald. Du hast es dir ja anmerken lassen, sobald nur der Name fiel. Nun gut. Ich habe sie gekannt. Aber lassen wir es dabei bleiben. Wir können es nicht dabei bleiben lassen. Höre, Liebling. Wann hast du sie kennengelernt? War das, nachdem sie von Milverts fort war? Als sie ihren Namen gewechselt hatte und ein anderes Leben anfing, wie er sagte? Warst du mit ihr im letzten Frühling oder Sommer zusammen, als du dich bei uns kaum sehen ließest und sagtest, du hättest so viel zu tun? Ja? Verzeih mir, Sheila. Aber es war zu Ende mit dem vorigen Sommer. Ich habe das Mädel wenigstens ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen. Ich habe mit der Selbstmordgeschichte nichts zu tun. Das dachte ich auch von mir vor einer halben Stunde. Du hast auch nichts damit zu tun. Keiner von uns. Darum, ich bitte dich, Sheila, sag um Himmels Willen nichts zum Inspektor. Du Narr! Er weiß es! Und mir wird übel, wenn ich daran denke, was er sonst noch alles weiß. Was wir noch nicht wissen. Nun? Siehst du? Was habe ich dir gesagt? Was haben Sie ihm denn gesagt? Inspektor, ich glaube, wir sollten Miss Burling nicht mehr mit Fragen beerdigen. Sie hat einen langen, aufregenden und ermüdenden Tag hinter sich. Und das hier ist offenbar mehr, als sie im Augenblick ertragen kann. Er meint, ich werde hysterisch. Und stimmt das? Es scheint so. Ich habe weiter keine Fragen an Sie zu stellen. Aber Sie sind noch nicht am Ende des Verhörs, nicht wahr? Nein. Dann bleibe ich. Aber warum denn? Ich kann Ihnen sagen, warum Miss Burling bleiben will. Sie fühlt sich verantwortlich. Und wenn sie jetzt geht und weiter nichts mehr darüber hört, dann wird sie allein sein mit ihrer Verantwortung. Ja. Ich weiß ja, dass ich schuld bin, aber ich kann es nicht glauben. Ich will es einfach nicht glauben, dass ich allein schuld bin an ihrem Selbstmord. Das wäre zu entsetzlich. Sie sehen, wir müssen teilen. Wenn uns weiter nichts mehr übrig bleibt, müssen wir unsere Schuld teilen, um sie ertragen zu können. Ja. Sie haben recht. Guten Abend, Inspektor. Guten Abend, Madame. Ich bin Mrs. Burling. Mein Mann hat mir gesagt, weswegen Sie hier sind. Aber so gern wir Ihnen alles sagen wollen, was wir über die Sache wissen, glaube ich doch nicht, dass wir Ihnen wesentlich helfen können. Mutter, bitte. Was ist denn, Sheila? Ich glaube, du fängst es falsch an. Du wirst sicher etwas tun oder sagen, was dir nachher leid tut. Aber ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, Sheila. Wir haben alle so angefangen. So sicher, so selbstbewusst, bis er uns Fragen gestellt hat. Sie haben das Kind sichtlich beeindruckt, Inspektor. Das kommt öfter vor bei jungen Menschen. Sie sind empfänglicher. Du siehst müde aus, Liebes. Du solltest schlafen gehen und die ganze Sache vergessen. Mutter, ich bleibe hier, bis ich weiß, warum das Mädchen Selbstmord gemacht hat. Bitte widersprich mir nicht. Außerdem glaube ich nicht, dass wir überhaupt verstehen können, wie das Mädel dazu gekommen ist. Mädchen dieser Klasse... Mutter, nicht. Bitte nicht. In deinem eigenen Interesse. Du darfst nicht... Darf nicht was? Sheila, ich bitte dich. Du darfst keine willkürliche Mauer zwischen uns und dem Mädchen ziehen wollen. Denn wenn du das tust, wird der Inspektor sie rücksichtslos niederreißen. Und das ist schlimmer. Das verstehe ich nicht. Sie? Ja. Und sie hat recht. Ich muss doch sehr bitten. Ich sagte ja. Ich verstehe ihre Tochter. Und sie hat recht. Wo ist Mr. Burley? Er spricht gerade mit meinem Sohn Erik, den das alles offenbar sehr mitgenommen hat. Was ist denn mit ihm los? Erik? Ach, ich fürchte, er hat ein bisschen zu viel getrunken heute Abend. Trinkt er sonst nichts? Natürlich nicht, er ist doch noch ein Junge. Er ist ein junger Mann. Und junge Leute trinken manchmal zu viel. Und Erik gehört dazu. Sheila! Ich möchte dem guten Erik ja keine Schwierigkeiten machen. Er hat ohnehin schon genug mit sich zu tun. Aber wir müssen endlich aufhören mit diesem Versteckspiel vor uns selbst. Erik hat in den letzten 2 Jahren ständig zu viel getrunken. Das ist nicht wahr. Du kennst ihn doch, Gerald. Du weißt, dass es nicht wahr ist. Nun, Mr. Croft? Ich fürchte, es ist doch wahr. Und gerade heute müssen Sie mir das sagen. Das meinte ich, als ich davon sprach, dass du eine künstliche Mauer aufrichtest, die sicher niedergerissen wird. Aber das bist doch du und nicht der Inspektor, der dies Unheil angerichtet ja, hat. Ja, er hat noch gar nicht angefangen. Bitte? Wenn es notwendig ist, will ich gern jede Ihrer Fragen beantworten, Inspektor. Obwohl ich natürlich gar nichts über das Mädchen weiß. Das werden wir sehen, Mrs. Burling. Ich habe Erik überreden wollen, schlafen zu gehen, aber er will nicht. Er sagt, Sie hätten ihn gebeten, aufzubleiben. Stimmt das? Ja. Warum? Weil ich noch mit ihm reden muss, Mr. Burling. Hören Sie, Inspektor. Er muss warten, bis er an der Reihe ist. Inspektor, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass mir der Ton nicht passt, den Sie hier anschlagen. Und die ganze Art und Weise Ihres Verhörs. Und ich gedenke nicht, Ihnen weiterhin den Weg zu ebnen. Sie brauchen mir nicht den Weg zu ebnen. Nein, er ebnet uns den Weg. An den Galgen. Was ist denn mit dem Kind? Überreizt. Und dabei will sie nicht gehen. Nun los schon, was wollen Sie denn wissen? Ende Januar vorigen Jahres musste das Mädchen Milverts Geschäft verlassen, weil Miss Burling die Inhaber gezwungen hatte, sie zu entlassen. Und dann war sie nicht mehr Eva Smith, sondern nannte sich Daisy Renton und begann ein neues Leben. Wann haben Sie sie kennengelernt, Mr. Croft? Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass ich sie gekannt haben soll? Es hat keinen Zweck, Gerald. Es ist nur Zeitverlust. Als ich den Namen Daisy Renton nannte, wusste ich, dass Sie sie gekannt haben. Also gut. Ich habe sie im März vorigen Jahres kennengelernt. In der Bar im Palast. Ich meine, im Palastvarieté hier in Bramley. Es war klar, dass du nicht den Buckingham-Palast meintest. Warum in aller Welt lässt du uns nicht allein, Sheila? Ich möchte genau wissen, was ein Mann wirklich tut, wenn er vorgibt, so viel zu tun zu haben, dass er kaum Zeit findet, hin und wieder das Mädchen zu besuchen, mit dem er sich verloben will. Mr. Croft, wir waren in der Bar im Varieté-Palast. Ja. Ich habe gerade mal reingeschaut nach einem sehr langweiligen Tag und da die Vorstellung nicht besonders war, bin ich in die Bar gegangen, um etwas zu trinken. Wie Sie wissen, ist diese Bar ein beliebter Aufenthaltsort der Halbweltdamen. Halbweltdamen? Ja, ja, aber ich weiß nicht, warum wir über diese Sache gerade jetzt reden. Weiter, Mr. Croft, was geschah dann? Ich wollte eigentlich nicht lange dort bleiben. Ich kann diese grelläugigen Frauen mit den stumpfen Gesichtern nicht leiden. Aber dann bemerkte ich ein Mädchen, das sah ganz anders aus. Sie war sehr hübsch. Feines braunes Haar und große dunkle Augen. Mein Gott. Was ist denn? Verzeihung, ich... Es ist mir eben erst richtig klar geworden, dass sie tot ist. Ja. Sie ist tot. Und wahrscheinlich haben wir sie umgebracht. Sheila, red doch keinen Unsinn. Warte nur, Mutter. Weiter. Ihre ganze Erscheinung war so jung und hübsch und reizvoll und passte überhaupt nicht dorthin. Der alte Joe McCarthy hatte sie mit seinem fetten Schwergewicht in eine Ecke gedrängt. Es gibt keinen Grund, geschmacklos zu werden. Und Sie meinen gewiss nicht Stadtrat McCarthy. Er ist ein stadtbekannter Schürzenjäger. Bitte weiter. Das Mädchen warf mir einen Blick zu, der ein einziger Hilferuf war. Nun, so ging ich hin und erzählte McCarthy irgendwas, dass der Geschäftsführer eine Nachricht für ihn hätte oder irgend so etwas. Jedenfalls ging er. Und ich sagte dem Mädel, dass, wenn sie von dem Betrieb hier genug hätte, ich sie gern irgendwo anders hin begleiten wollte. Sie stimmte sofort zu. Wohin sind Sie gegangen? Wir gingen ins County Hotel. Ich wusste, dass es dort um diese Zeit sehr ruhig war. Wir tranken etwas und redeten. Hat sie viel getrunken damals? Nein. Sie wollte sich nur aussprechen. Ein wenig Freundlichkeit. Sprach sie über sich? Ja. Sie sagte mir, dass sie Daisy Renton hieße, dass sie beide Eltern verloren hätte und sie von irgendwoher in der Umgebung Bramleys käme. Was ich heraushörte, obwohl sie das nicht beabsichtigt hatte, war, dass es ihr im Augenblick recht schlecht ging und dass sie hungrig war. Ich bestellte ihr etwas zu essen. Und dann beschlossen sie, sie zu ihrer Geliebten zu machen. Wie? Natürlich, Mutter, das war doch von Anfang an klar. Weiter, Gerald. Ich entdeckte zwei Abende später, als wir uns wieder trafen, diesmal natürlich nicht mehr zufällig, dass sie wirklich keinen Penny mehr hatte und ihr das elende kleine Zimmer, das sie bewohnte, gekündigt werden sollte. Damals war gerade mein Freund Charlie Brunswick für 6 Monate nach Kanada gefahren und hatte mir den Schlüssel für seine kleine Etagenwohnung überlassen und so bat ich Daisy, dorthin zu ziehen und Geld zu ihrem Unterhalt von mir anzunehmen. Ich möchte ihn verständlich machen, Inspektor, dass ich sie nicht dorthin gebracht habe, um sie zu meiner Geliebten zu machen, sondern weil sie mir leid tat. Und weil ich den Gedanken furchtbar fand, dass sie wieder in die Palastbar zurückkehren sollte. Aber sie wurde ihre Geliebte. Es war wohl unvermeidlich. Sie war jung und hübsch. Und vor allem ungeheuer dankbar. Ich wurde der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Verstehen Sie das? Ja, sie war einsam. Haben Sie sie geliebt? Hast du sie geliebt, Gerald? Das ist schwer zu sagen. Ich empfand für sie nicht so viel, wie sie für mich. Natürlich nicht. Du warst der herrliche Märchenprinz. Musst du das genossen haben, Gerald? Das stimmt. Eine Zeit lang schon. Es wäre jedem Mann so gegangen, Sheila. Das ist wahrscheinlich das Beste, was du heute Abend gesagt hast. Es war wenigstens ehrlich. Hast du sie jeden Abend besucht? Ich glaube nicht, dass wir weitere Einzelheiten über diese ekelhafte Affäre brauchen. Sie müssen wissen, es war nicht ekelhaft. Für mich ist es ekelhaft. So. Müssen Sie noch mehr wissen, Inspektor? Wann war es zu Ende? In der ersten Septemberwoche. Ich musste ein paar Wochen auf Geschäftsreise gehen und Daisy wusste, dass es dann zu Ende sein würde. Und so brach ich unsere Beziehungen kurz vor der Abreise ab. Hat sie Ihnen gesagt, was sie tun wollte, nachdem sie sie verlassen hatten? Ich nahm an, dass sie von Bramley fort wollte. Ja, sie fuhr ungefähr 2 Monate weg, irgendwohin ans Meer. Woher wissen Sie das? Sie hat so eine Art Tagebuch geführt. Und darin steht, dass sie fort wollte. Um Ruhe zu haben und sich erinnern zu können, damit es etwas länger dauerte. Das alles hat mich mehr mitgenommen, als Sie vielleicht denken. Ich wäre froh, wenn Sie mich gehen ließen. Wohin? Ich will nur ein bisschen nach draußen spazieren gehen, wenn Sie es erlauben. Ich komme wieder. Gut, Mr. Croft. Falls du es vergessen oder dich entschließen solltest, lieber nicht zurückzukommen, Gerald, möchte ich dir lieber vorher den Ring zurückgeben. Tja, das habe ich erwartet. Ich verachte dich nicht, wie ich es vor einer halben Stunde tat, Gerald. Seltsamerweise schätze ich dich jetzt mehr als je zuvor. Ich komme wieder, wenn ich darf. Gut. Sie haben ihm ja gar nicht das Foto gezeigt. Es war nicht notwendig. Sie haben ein Bild von dem Mädel. Sie sollten es sich einmal ansehen. Ich wüsste nicht warum, aber bitte. Sie haben sie erkannt? Warum sollte ich? Sie sagen mir nicht die Wahrheit. Ich muss doch sehr bitten. Sie werden sich sofort entschuldigen, Inspektor. Entschuldigen, wo ich meine Pflicht tue? Das war wieder die Tür. Gerald muss zurückgekommen sein. Oder Ihr Sohn ist gegangen. Ich werde mal nachsehen. Mrs. Burling, Sie sind ein Mitglied, sogar ein führendes Mitglied des Frauenhilfsvereins von Bramley. Nicht wahr? Aber Mutter, das kannst du doch zugeben. Ja, sie ist Mitglied. Warum? Das ist eine Vereinigung, an die sich Frauen in Not wenden können, um Hilfe verschiedener Art zu erhalten. Ist das so? Ja. Wir haben schon einer Reihe von Frauen geholfen, wenn sie es verdienten. Vor 2 Wochen hatte das Antragskomitee eine Sitzung. Ja, das mag wohl sein. Sie wissen es doch ganz genau, Mrs. Burling. Sie hatten den Vorsitz. Und wenn? Was geht das Sie an? Soll ich es Ihnen sagen? In ein paar Worten. Es muss Erik gewesen sein. Bist du in seinem Zimmer gewesen? Ja. Wo kann er hingegangen sein? Na, keine Ahnung, aber er war so aufgeregt und wenn wir ihn hier auch nicht brauchen... Aber wir brauchen ihn hier. Er wird sich wohl nur ein bisschen abkühlen wollen. Er ist sicher gleich zurück. Hoffentlich. Warum hoffentlich? Das erkläre ich Ihnen, wenn Sie meine Frage beantwortet haben, Mrs. Burling. Was für einen Grund haben Sie denn, meine Frau auszufragen, Inspektor? Einen sehr guten Grund. Mrs. Burling hat das Mädchen gesehen und gesprochen vor 2 Wochen. Mutter. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Sie bat bei Ihrer Vereinigung um Hilfe. Ja. Nicht als Eva Smith. Nein, auch nicht als Daisy Renton. Sondern? Zuerst nannte sie sich Mrs. Burling. Mrs. Burling? Ja, das war doch schon eine ziemliche Frechheit. Natürlich hat mich das von vornherein gegen sie eingenommen. Das kann ich mir denken, so eine Frechheit. Geschah es durch ihren Einfluss, als dem Einfluss des bedeutendsten Mitglieds, das dem Mädchen die Hilfe verweigert wurde? Ich konnte ihr Benehmen nicht ertragen. Sie hatte sich frecherweise unseres Namens bedient, obwohl sie nachher vorgab, er wäre ihr nur zufällig als Erster eingefallen. Ich glaube, Sie haben etwas getan, das Sie den Rest Ihres Lebens bereuen werden. Ich wünschte, Sie hätten Sie heute Abend im Krankenhaus gesehen. Bitte nicht, Inspektor. Ich habe es mir schon oft genug vorgestellt. Dann vergessen Sie nicht, wenn Sie es sich wieder vorstellen, dass das Mädel ein Kind erwartete. Nein. Mutter, das musst du gewusst haben. Eben weil sie ein Kind erwartete, bat sie um Hilfe. Aber das kann Gerald Croft ja dann gar nicht gewesen sein. Nein. Und Sie haben mir weiter nichts zu sagen? Ich werde Ihnen sagen, was ich ihr gesagt habe. Suchen Sie nach dem Vater des Kindes. Er ist schließlich verantwortlich. Sie wandte sich an Sie um Hilfe, die sie nötiger brauchte als jede andere Frau. Mutter, das war grausam und gemein. Ich muss schon sagen, Sibyl, wenn das publik wird, kann es uns sehr schaden. Die Presse kann es aufgreifen. Unter den gegebenen Umständen war ich ihm recht, denn ich entdeckte, dass sie wusste, wer der Vater war, dass sie es ganz genau wusste. Und so sagte ich ihr, wenn er sie nicht heiraten wollte, und ich meine, dazu hätte man ihn zwingen sollen, müsse er wenigstens für sie sorgen. Und was antwortete sie? Sie entwickelte Skrupel und Ressentiments, die für ein Mädel in ihrer Lage einfach lächerlich sind. Ihre Lage ist jetzt, dass sie mit zerfressener Bauchhöhle auf einer Barre liegt. Was sagte sie damals? Sie sagte, dass der Vater ein ganz junger Kerl sei, unerfahren, haltlos und trunksüchtig. Es stände ganz außer Frage, ihn zu heiraten. Es wäre falsch für sie beide. Er hatte ihr Geld gegeben, aber sie wollte keins mehr von ihm. Warum wollte sie kein Geld mehr von ihm nehmen? Sie meinte, er hätte eines Abends, als er betrunken war, ein Wort fallen lassen, worauf sie entnommen hätte, dass es nicht sein Geld wäre. Woher hat er es denn? Gestohlen. So kam sie zu Ihnen, weil sie kein gestohlenes Geld annehmen wollte? Ja, möglich. Aber es kam mir unwahrscheinlich vor. Und es tut Ihnen nicht einmal jetzt leid, wo Sie wissen, was aus dem Mädchen geworden ist? Es tut mir leid, dass sie so ein schreckliches Ende nehmen musste. Aber ich lehne jede Verantwortung dafür ab. Wer ist dann verantwortlich? Der junge Mensch, von dem sie das Kind erwartete. Wenn er, wie sie sagte, nicht ihrer Klasse angehörte, sondern so ein Rumtreiber aus besseren Kreisen war, ist das umso mehr Grund, ihn nicht entkommen zu lassen. Man sollte ein Exempel statuieren. Mutter, bitte, hör auf! Und wenn Sie sich aufmachen würden, Inspektor, den jungen Mann zu suchen und zur Verantwortung zu ziehen, statt hier herumzustehen und unnütze Fragen zu stellen, dann täten Sie erst wirklich Ihre Pflicht. Keine Angst, Mrs. Burling. Ich tue schon meine Pflicht. Und jetzt möchten Sie sich sicher verabschieden. Noch nicht. Ich warte. Worauf warten? Dass ich meine Pflicht tun kann. Nun, Mutter, verstehst du jetzt? Aber nein, das ist doch einfach lächerlich. Hören Sie, Inspektor, Sie wollen doch nicht behaupten, dass mein Junge auch in die Sache verwickelt ist. Wenn er es ist, dann wissen wir wenigstens, was wir zu tun haben. Wie? Mrs. Burling hat es uns eben erklärt. Mein Gott, aber hören Sie... Ich glaube es nicht. Ich will es einfach nicht glauben. Mutter, ich habe dich immer wieder gebeten. Hör auf. Ihr wisst alles, nicht wahr? Ja, wir wissen es. Erik, ich kann es gar nicht glauben. Du hast es nicht gerade leichter für mich gemacht. Was, Mutter? Ja, aber ich habe doch nicht im Traum dran gedacht, dass du es sein könntest. Du bist doch auch gar nicht der Typ. Du bist doch kein Trinker. Fangen Sie jetzt nicht damit an, ich muss weiter. Wann haben Sie das Mädel kennengelernt? Eines Abends im vorigen November. Und wo? In der Palastbar. Ich hatte einen kleinen Schwips. Und was geschah dann? Ich habe mich mit ihr unterhalten und sie ein paar Mal freigehalten. Ich war schon ziemlich angegangen, durcheinander, als wir gingen. War sie auch betrunken? Ein bisschen, wie sie mir nachher sagte. Hauptsächlich, weil sie an dem Tag sehr wenig gegessen hatte. Und sie gingen mit zu ihr an jenem Abend? Ja, ich habe wohl darauf bestanden. Ich weiß das alles nicht mehr so genau. Aber sie hat mir nachher erzählt, dass sie es eigentlich nicht wollte. Aber ich muss wohl in dem Zustand gewesen sein, in dem man sich leicht daneben benimmt. Ich muss gedroht haben, Lärm zu schlagen. Und da hat sie mitgenommen. Ja. Und dann ist es geschehen. Und ich kann mich nicht einmal daran erinnern. Das ist ja eben das Furchtbare. Mein Gott, wie widerlich ist das alles. Oh, Erik, wie konntest du nur... Sheila, bring deine Mutter in den Salon. Aber ich möchte... Du hast gehört, was ich gesagt habe. Geh nur, Sibyl. Wann haben Sie sie wieder getroffen? Ungefähr 14 Tage später. Und Sie brachten sie wieder nach Haus? Ja. Diesmal haben wir uns ein bisschen unterhalten. Sie hat mir allerhand über sich erzählt und ich über mich. Hab ihr meinen Namen gesagt und was ich arbeite. Und dann schliefen Sie wieder mit ihr? Ja. Ich war gar nicht mal verliebt in sie, überhaupt nicht. Aber ich mochte sie gern. Sie war so hübsch. Und so ein guter Kamerad. Und darum musstest du mit ihr ins Bett gehen? Ich bin schließlich alt genug, verheiratet zu sein, nicht wahr? Und ich kann diese fetten, aufgeputzten Nutten hier in der Stadt nicht ausstehen, mit denen deine ehrenwerten Freunde abwechselnd befreundet sind. Ich verbitte mir solche Reden von dir. Machen Sie das später miteinander ab. Haben Sie sich danach verabredet? Ja. Und das nächste Mal, oder war es das übernächste Mal, sagte sie mir, dass sie ein Kind bekäme. Sie war nicht ganz sicher. Aber dann, ja. Natürlich war sie sehr unglücklich darüber. Ja. Und ich auch. Es ging mir ganz miserabel damals. Und was wollten Sie nun tun? Ich bestand darauf, ihr so viel Geld zu geben, dass sie davon leben konnte. Bis sie keins mehr annehmen wollte. Wie viel hatten Sie ihr im Ganzen gegeben? Ungefähr rund 50 Pfund. Woher hattest du die 50 Pfund? Aus dem Büro. Meinem Büro? Ja. Entschuldige, Arthur, ich kann nicht. Aber ich muss wissen, was hier vorgeht. Er hat gestanden, dass er für den Zustand des Mädels verantwortlich ist. Und nun ist er gerade dabei zu erzählen, wie er Geld aus dem Geschäft gestohlen hat, um sie zu versorgen. Ich wollte es zurückzahlen. Das Mädchen kam dahinter, dass das Geld gestohlen war. Stimmt das? Sie wollte kein Geld mehr annehmen. Und sie wollte mich auch nicht mehr wiedersehen. Aber woher wissen Sie das? Hat sie es Ihnen erzählt? Ich habe nie mit ihr gesprochen. Sie hat es Mutter erzählt. Sheila! Sie wandte sich an das Komitee ihrer Mutter um Hilfe, nachdem sie mit ihnen Schluss gemacht hatte. Ihre Mutter verweigerte ihr die Hilfe. Dann hast du sie umgebracht und das Kind, das sie erwartete. Nein, Erik. Dein eigenes Enkelkind. Du hast sie beide umgebracht. Ich bitte dich. Verflucht sollst du sein. Verflucht. Ich wusste es ja nicht. Ich verstand du ja nicht. Du hast ja nie etwas verstanden, was uns anging. Erika. Du hast ja nie überhaupt versucht zu verstehen. Erik. Schluss. Das Mädchen hat Selbstmord verübt und ist einen schrecklichen Tod gestorben. Sie alle haben Schuld an ihrem Tod. Vergessen Sie das nie. Und denken Sie an eins. Es gibt Millionen, die noch leben, mit ihren Hoffnungen und Ängsten, ihren Leiden und Glücksaussichten, die alle mit unserem Leben verbunden sind. Mit dem, was wir denken und sagen und tun. Wir sind füreinander verantwortlich. Und ich sage Ihnen, die Zeit wird kommen, in der die Menschen, die diese Lektion nicht lernen, sie lernen müssen in Feuer und Blut und Verzweiflung. Guten Abend. Daran bist du schuld. Das ist ja klar. Du ahnst ja gar nicht, was das alles nach sich zieht. Das meiste davon kommt doch heraus und dann haben wir einen öffentlichen Skandal. Ach, das ist mir jetzt gleich. Dir scheint alles egal zu sein, aber mir nicht. Wenn ich daran denke, mit welchen Gefühlen ich nach dem Essen mit euch dort am Tisch saß. Tja, und weißt du noch, was du zu Gerald und mir gesagt hast? Ein Mann muss seinen eigenen Weg machen, für sich selbst sorgen und bei seinen eigenen Geschäften bleiben. Und wir sollten keine Notiz nehmen von diesen Spinnern, die behaupten, jeder müsse für jeden sorgen, als ob wir alle zusammenlebten. Weißt du noch? Ja. Und dann trat einer von diesen Spinnern ins Zimmer, der Inspektor. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du ihm gesagt hast, jeder wäre nur für sich selbst verantwortlich. Ist der Inspektor gekommen, gerade als Vater das gesagt hatte? Ja. Wieso? Was hast du denn, Sheila? Das ist seltsam. Sehr seltsam. Ich weiß, was du sagen willst. Ich habe selbst schon darüber nachgedacht. Es ist ja jetzt nicht mehr wichtig, aber war er wirklich ein Polizeiinspektor? Nun, wenn es keiner war, dann ist das sogar verdammt wichtig. Ändert die Sache grundlegend. Das ändert gar nichts. Red keinen Unsinn. Für mich nicht. Und für euch durfte sich auch nichts ändern. Er war unser Polizeiinspektor. Genau, Erik. Aber wenn es euch tröstet, mir war die ganze Zeit so, als ob er kein gewöhnlicher Polizeiinspektor war. Mir kam es auch so vor. Dir nicht auch? Ja, ich muss sagen, seine ganze Art war so ungewöhnlich, so schroff, so ungehobelt. Dieser Bursche konnte uns offensichtlich nicht leiden. Er war von vornherein voreingenommen. Vielleicht ist er Sozialist oder so ein Spinner. Seine Reden waren danach. Wer kann denn das sein? Soll ich gehen? Nein, Edna geht. Ich habe sie gebeten, aufzubleiben und uns Tee zu machen. Vielleicht kommt Gerald zurück. Ja, natürlich. Ich hatte ihn ganz vergessen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich zurückkomme. Natürlich nicht, Gerald. Ich habe einen bestimmten Grund für meine Rückkehr. Wann ist der Inspektor gegangen? Vor ein paar Minuten erst. Der Mann war kein Polizeiinspektor. Was? Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Sie haben sich erkundigt, was? Ja, ich traf einen Sergeant, den ich kenne, auf der Straße und ich fragte ihn nach Inspektor Ghoul und beschrieb ihm den Burschen. Er schwor, dass es keinen Inspektor Ghoul oder jemanden von seinem Aussehen in Bramley gäbe. Aber Sie haben ihm doch nicht erzählt. Natürlich nicht. Also Donnerwetter, ein Schwindel. Hab ich's dir nicht gesagt? Hab ich dir nicht gesagt, ich könnte mir nicht denken, dass ein echter Polizeiinspektor so mit uns redet? Ich werde mich vergewissern. Was willst du tun? Ich rufe den Polizeichef an. Colonel Roberts. Überlege dir, was du ihm sagst, Arthur. Ja, natürlich. Bramley, 87... 52. Ich wollte das schon lange tun, ich hatte schon so einen Verdacht. Colonel Roberts, bitte, hier ist Mr. Arthur Burling. Hallo, Roberts, ja, hier ist Burling. Entschuldige, dass ich dich so spät noch ausklingle, aber kannst du mir sagen, ob ein gewisser Inspektor Ghoul kürzlich bei euch eingestellt worden ist? Ghoul. Ein neuer. Aha. Ja, dann ist es gut. Nein, nein. Wir hatten hier nur so eine kleine Meinungsverschiedenheit darüber. Gute Nacht. Es gibt keinen Inspektor Ghul bei der hiesigen Polizei. Dieser Mann war offenbar gar kein Polizeiinspektor. Wie Gerald schon sagte, man hat uns zum Besten gehalten. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Er sprach nicht so und er sah auch nicht so aus. Das ändert die Sache. Das ändert die Sache gewaltig. Und nun sind wir alle wieder so nette Leute. Also wenn du nichts Besseres zu sagen weißt, Sheila, solltest du lieber den Mund halten. Sie hat aber recht. Du solltest auch lieber den Mund halten. Wenn das ein Inspektor gewesen wäre, der dein Geständnis... Also, Vorsicht. Ja, ja. Du siehst, Gerald, du sollst nicht all unsere Verbrechen und Dummheiten kennenlernen. Schon gut. Aber was denken Sie nun darüber? Jemand hat den Burschen angestiftet, uns zu foppen. Wir haben ja genug Neider hier. Ach, das hätten wir von Anfang an durchschauen müssen. Ach, jetzt willst du so tun, als ob gar nichts passiert wäre. Aber das ist nicht wahr. Das Mädchen ist schließlich tot, oder? Keiner hat sie wieder zum Leben erweckt. Das ist gerade das, was Sie nicht einsehen wollen. Wer auch immer der Mensch gewesen sein mag, ich habe nun mal getan, was ich getan habe. Und Mutter auch. Und ihr alle könnt das nicht ungeschehen machen, was ihr dem Mädchen angetan habt. Die Sache bleibt gleich schlimm, ob sie nun einen Polizeiinspektor ans Licht gebracht hat oder eine andere Person. Nun hör sich das einer an. Arthur! Meine Liebe, Sie bringen einen einfach hoch. Sie wollen gar nicht verstehen, was es für uns heute bedeutet, wenn die ganze Sache an die Öffentlichkeit bringt. Und ich sage, das Mädel ist tot! Und wir alle haben sie umgebracht. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Und ich sage, entweder du hörst auf zu brüllen oder du verlässt das Zimmer. Aber dadurch wird Eva Smith nicht wieder lebendig. Und wir werden nicht von der Schuld freigesprochen, sie umgebracht zu haben. Wirklich? Wer sagt denn das? Schließlich ist das ja nicht wahrscheinlicher, als dass er ein echter Polizeiinspektor war. Und das können wir gleich feststellen. Wie? Indem wir das Krankenhaus anrufen. Entweder ist dort ein Mädchen gestorben oder nicht. Das wird doch aber ein bisschen komisch aussehen, da anzurufen. Mitten in der Nacht. Ach was, das macht mir nichts aus. Und wenn gar kein Mädel eingeliefert das wurde? Das werden wir sehen. Ist dort das Krankenhaus? Ja, hier spricht Mr. Gerald Croft von der Firma Croft, ja, ja. Ja, wir machen uns Sorge um eine unserer Angestellten. Ist heute Nachmittag ein Mädchen bei Ihnen eingeliefert worden, das Selbstmord verübt hat? Ja. Ja, ich warte. Ja? Sind Sie sicher? Ja. Ja, gut. Besten Dank. Guten Abend. Es ist heute kein Mädchen dort gestorben? Auch keins eingeliefert worden, das einen Selbstmordversuch unternommen hat. Sie haben schon seit Monaten keinen Selbstmordfall gehabt. Da habt ihr's. Ein eindeutiger Beweis, die ganze Sache ist ein Hirngespinst. Nichts als ein Schwindel. So weiß Gott, das war ein übler Scherz. Kommen Sie, Gerald, wir wollen einen trinken. Danke, ich glaube, jetzt habe ich was verdient. Sheila, mach nicht so ein Gesicht. Es ist alles vorüber. Alles, was wir gestanden haben, hat sich doch wirklich zugetragen. Dass es nicht tragisch endete, das ist unser Glück, nicht unser Verdienst. Aber jetzt sieht es doch alles schon ganz anders aus. Da siehst du doch ein, nicht wahr? Sie alle haben Schuld an ihrem Tod. Ihr hättet eure Gesichter sehen sollen, als er das sagt. Willst du schlafen gehen, kleine Frau? Ich kann das nicht mehr mit anhören. Die Art und Weise, wie du darüber redest, macht mir Angst. Sheila hat recht. Ja, nun, dann geht ins Bett und steht nicht herum und regt euch auf. Sie sind übermüdet. Morgen früh werden Sie genauso darüber lachen wie wir. Es ist alles wieder in Ordnung, Sheila. Nun seht euch die beiden an. Die berühmte junge Generation, das härtere Geschlecht und können nicht mal einen Scherz vertragen. Ja, hier Mr. Burling am Apparat. Was? Und Sie meinen... Ja, hallo? Das war die Polizei. Ein Mädchen ist gerade gestorben. Auf dem Weg ins Krankenhaus. Sie hat Salzsäure getrunken. Und ein Polizeiinspektor ist auf dem Weg hierher, um ein paar Fragen zu stellen. Ein Inspektor kommt. Von John Boynton Priestley. Übersetzung Ingeborg Struthoff. Die Personen und ihre Darsteller waren Arthur Burling, Dietrich Körner. Sibyl, seine Frau, Marion van de Kamp. Sheila, seine Tochter, Renate Geisler. Erik, sein Sohn, Arno Wischniewski. Gerald Croft, Volkmar Kleinert. Edna, Gloria Jadwiga. Inspektor Gul, Horst Hiemer. Schnitt Monika Buley, Ton Eva Lau. Dramaturgie Hans Bräunlich, Regieassistenz Joachim Scholz. Funkbearbeitung und Regie Werner Gronow. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1976.